Servus und herzlich willkommen zur Folge 8 von Gabelbissen, dem Podcast von Twieses Kulinarium. Das klingt heute ein bisschen anders, oder? Tja, nämlich getreu dem Motto, in der Kürze liegt die Würze, habe ich das Wörtchen Blog einfach wegfallen lassen. Sprich, meine Website nennt sich ab sofort nur noch Twieses Kulinarium. Und das habe ich aus mehreren Gründen gemacht. Auf der einen Seite, weil es einfach besser klingt und auf der zweiten Seite, weil ich ja kein reiner Blog mehr bin, sondern seit einiger Zeit auch meinen Gabelbissen-Podcast habe. Ja, aber das ist einmal genug vom Ganzen. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum Kulinarischen. Die heutige Folge ist übrigens eine etwas speziellere Folge. Und das Ganze ist eine Antwort nämlich an den Hobbykoch-Podcast, denn dort hat der Kai in der Folge 34 über das Eisbein geplaudert. Und das hat er auch nur deswegen gemacht, da er seit einiger Zeit die Rubrik Bringdienst eingeführt hat. Darunter kann man sich Folgendes vorstellen. Man kann Kai eine Frage in schriftlicher Form oder auch bei Audioschnipsel schicken und er beantwortet die dann im Rahmen einer Folge bei ihm im Podcast. Tja, und in der Folge 34 habe ich ihm eben die Frage zum Eisbein gestellt. Was das eigentlich ist, wie man es macht etc. Und gegen Ende dieser Folge hat er gemeint, dass es dieses Produkt sicherlich auch bei uns in Österreich geben würde. Und vielleicht könnte ich einmal in einer Folge erklären, wie man das bei uns macht, wo die Unterschiede liegen etc. etc. Tja, und das mache ich wirklich gerne. Und somit widme ich die heutige Folge der Stelze. Die Stelze ist jetzt nicht gerade so ein Produkt wie zum Beispiel ein Gulasch oder ein Tafelspitz. Sprich, eine Speise, wo man viel historisches Wissen darüber finden kann oder wo es einmal generell viel Wissen darüber gibt. Nein, da gibt es jetzt nicht so viel zu finden und nachzulesen. Das hängt auch damit zusammen, da es jetzt nicht ein so historisch bedeutendes Gericht für Österreich ist, sondern mehr ein allgemeines, das sehe ich im ganzen deutschsprachigen Raum und auch sonst wo zu finden gibt. Aber dennoch möchte ich euch ein paar allgemeine Informationen erzählen und danach dann dafür umso mehr Rezepte. Nur so eine kleine Anmerkung am Rande. Für diese Folge habe ich das erste Mal selbst versucht, eine Stelze zuzubereiten und ja, das Ergebnis war wunderbar. Aber dazu dann später mehr. Kommen wir lieber mal zu den allgemeinen Informationen. Die Stelze bezeichnet im Endeffekt einfach ein Teil vom Schwein. Ja, Stelze kennen wir ja alle, da kann man drauf gehen. Das ist besonders bei Kindern beliebt oder auch bei Artisten im Zirkus. Hat mit dem jetzt aber nicht viel zu tun, sondern die Stelze ist einfach ein Teil vom Schweinebein. Ist in Österreich eigentlich sehr beliebt, bekommt man in vielen Gasthäusern und eines ist in Österreich ganz berühmt dafür. Und zwar findet man das in Wien und genauer gesagt im Prater. Manch ein Zuhörer mag vielleicht schon wissen, was ich meine und für die anderen, es handelt sich dabei um das legendäre Schweizerhaus. Das Schweizerhaus, würde ich sagen, ist ja eine Art Institution mittlerweile in Wien. Es ist beliebt eigentlich bei Jung und Alt. Auf der einen Seite wegen dem Bier, es wird dort Budweiser Bier ausgeschenkt und natürlich der Hauptgrund ist die legendäre Schweizerhausstelze. Das Ganze kann man sich übrigens so vorstellen, das ist vergleichbar, würde ich sagen, mit dem Hofbräuhaus in München, also von der Menge an Leuten, die man aufnehmen kann. Nur wird hier nicht überdacht angeboten, nein, im Schweizerhaus hat man einen riesengroßen Biergarten. Aufgrund dessen ist das Lokal auch über die Wintermonate geschlossen, denn ja, wer sitzt freiwillig gerne bei Minusgraden und Schnee im Freien? Da kann die Stelze noch so gut sein, da wird einfach niemand kommen. Aber die Stelze ist nicht nur beliebt im Schweiz, sondern auch bei sogenannten Großheurigen. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein großes Weinfest in Weinorten. Und da stellen die Winzer einfach ein paar Bänke auf, ein paar unter Anführungszeichen, und schenken ihren Wein aus. Und dort wird auch gerne Stelze serviert. Und früher konnte man bei einem Heurigen an sich nichts essen, weil das durfte er vom Gesetz her nicht. Aber es gab da sogenannte Stelzenbratereien. Und da hat man sich bei diesen dann eine Stelze gekauft, ist mit der dann zum Heurigen gegangen und hat dann einen wunderbaren Wein dazu getrunken. Zum Thema Heurigen erzähle ich jetzt aber nicht mehr, denn da möchte ich mal eine eigene Folge darüber machen. Bevor ich zu den Rezepten komme, möchte ich noch kurz auf den Unterschied zwischen unserer österreichischen Variante und der deutschen Variante der Schweinshaxe eingehen. Wie Kai in der Folge 34 erzählt hat, wird in Deutschland die Schweinshaxe zunächst gekocht. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Fleisch danach wunderbar zart ist. In Norddeutschland setzt man übrigens auch auf eine gepökelte Stelze, was man im Süden vielleicht eher nicht so tut. Dafür wird im Süden die gekochte Stelze im Anschluss noch gegrillt, damit die Schwarte wunderbar knusprig wird. In Österreich hingegen wird nach Originalrezepten die Stelze nur gegrillt. Hat den Nachteil, dass es ein bisschen länger dauert und kann natürlich auch sein, dass das Fleisch ein bisschen trocken wird dabei. In der heutigen Gastronomie wird aus Zeitgründen übrigens die Stelze vorher dampfgegart und im Anschluss kommt sie auf den Griller und dann wird sie mehr oder weniger vollendet. Gut, ich würde vorschlagen, gehen wir jetzt gleich mal zu den Rezepten über. Wie habe ich denn die Stelze nun gemacht? Das Ganze war eigentlich nicht so schwer. Ich habe am Vorabend die Stelze genommen und die Schwarte eingeschnitten. Und hier hätte ich gleich mal einen Tipp für euch, damit ihr euch beim Einschneiden der Schwarte, was man übrigens auch Schröpfen nennt, manche kennen den Begriff vielleicht schon von meiner Karpfenfolge, damit man das eben alles leichter machen kann, wird die Schwarte zunächst mit kochendem Wasser überbrüht und im Anschluss wird mit kaltem Wasser, sagen wir, abgeschreckt. Und dann kann man mit einem Messer wunderbar die Schwarte einschneiden. Traditionell wird in Österreich die Schwarte nur der Länge nach eingeschnitten. Ich habe mich aber entschieden, das Ganze mit einer Art Rautemuster einzuschneiden. Gefällt mir persönlich besser, aber man kann es im Endeffekt machen, wie man möchte. Wichtig ist nur, dass man das Ganze einschneidet. Nachdem ich das Ganze eingeschnitten habe, habe ich noch ein paar getrocknete Kräuter genommen. Und zwar, genauer gesagt, habe ich hier einen Kümmel genommen, etwas Koriander und hauptsächlich Majoran. Das habe ich dann mit getrockneten Zwiebelstücken, könnte man übrigens auch frischen Zwiebeln nehmen, ganz klein geschnitten wäre auch kein Problem, mit Knoblauchgranulat, Kristallsalz und gemahlenem schwarzen Pfeffer vermengt, schön durchgemischt. Und mit dem habe ich dann die Stelze eingerieben. So richtig schön. Das Fleisch, die Fleischteile, als auch die Schwarte. Das Ganze habe ich dann in einen Plastiksack gepackt, schön zugemacht, damit es im Kühlschrank nicht zu sehr riecht. Und das, wie man vermuten kann jetzt, habe ich über Nacht im Kühlschrank schön durchziehen lassen. Vorher habe ich erwähnt, dass man in Österreich die Stelze hauptsächlich grillt. Ich habe mich aber ehrlich gesagt dazu entschieden, das Ganze ein bisschen anders zu machen. Und zwar habe ich die Stelze zunächst im Römertopf zubereitet. Der Römertopf, nur kurz zur Erklärung, ist eine spezielle Bratform. Und zwar besteht die aus Ton, den man vorher wässern muss. Sprich, die Oberseite und die Unterseite muss man zunächst für, ich sage mal, eine gute Stunde in kaltes Wasser einlegen, damit sich der Ton eben schön vollsaugen kann. Und im Anschluss nimmt man das Ganze aus dem Wasser heraus, gibt das Gargut, in unserem Fall die Stelze, hinein, macht den Deckel drauf und schiebt es in, das ist jetzt ganz wichtig, ein kaltes Backrohr. Würde man nämlich ein heißes nehmen, hätte der Ton so seine Probleme, die Bratenform würde springen und ja, die wäre kaputt und das Ganze wäre nicht mehr so schön. Und der wesentliche Vorteil an dem Ding ist einfach, dass das Zubereiten im Römertopf eine Art Dampfgarmethode ist. Sprich, jemand, der keinen Dampfgarer zu Hause hat oder einen Kombinationsbackofen, was es dann auch immer nicht alles Tolles gibt, kann eben so einen Römertopf verwenden und so seine Fleischstücke, ich sag mal, dampfgaren. Am nächsten Tag habe ich dann meine Stelze aus dem Kühlschrank geholt, habe sie eben in jenen Römertopf reingegeben und anschließend in das kalte Backrohr gestellt. Und das habe ich dann auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufgewärmt und habe die Stelze für gute 3 Stunden schmoren lassen. Nach den 3 Stunden habe ich den Deckel entfernt, habe meinen Backofen auf Heißluftbetrieb umgestellt und die Temperatur gleichzeitig auf 220 bis 230 Grad Celsius erhöht. Und da habe ich die Stelze dann für gut 20 bis 30 Minuten noch einmal schön knusprig werden lassen. Weil nämlich, wie ich bereits erwähnt habe, ist ja der Römertopf in gewisser Hinsicht eine Art Dampfgarer und dadurch wird die Schwarte einfach nicht so schön knusprig. Ich meine, ein bisschen schon, aber könnten ruhig ein Tacken mehr sein. Und eben nach den insgesamt 3,5 Stunden war die Stelze fertig, mit dem Ergebnis, dass man ein wirklich wunderbar zartes Fleisch hatte, das auch noch extrem saftig war. Man hätte es teilweise nur mit der Gabel vom Knochen lösen können. Aber die Schwarte war wirklich wunderbar knusprig. Nicht so klebrig knusprig, sodass man Angst um seine Plomben haben muss. Nein, nein. Die war, wie soll man sagen, irgendwie so luftig knusprig. Ja, ist jetzt irgendwie schwer zu beschreiben. Es war einfach super, muss ich sagen. Ja, aber nur Stelze essen ist jetzt auch nicht das Wahre. Man will ja auch Beilagen dazu haben. Und da gibt es in Österreich eine durchaus größere Auswahl. Auf der einen Seite wird zur Stelze gerne ein Kartoffelsalat, sprich Erdäpfelsalat, dazu gegessen. Und den habe ich natürlich gemacht. Das Ganze läuft wie folgt ab. Für die Zutaten benötigen wir, wie immer die Angaben beziehen sich auf so circa 4 Personen, 500 Gramm Kartoffel, hier sollte man unbedingt eine festkochende Sorte verwenden. Klassischerweise wird in Österreich die Sorte Kipfler verwendet, aber man kann im Endeffekt jede andere beliebige festkochende Sorte verwenden. Weiters benötigen wir roten Zwiebel. Den nehmen wir auf der einen Seite, weil es ein schöner farblicher Kontrast ist zu der gelblichen Kartoffel und auf der anderen Seite, weil er doch etwas milder ist als zum Beispiel die gemeine Gemüsezwiebel, sprich die gelbe Zwiebel. Außerdem benötigen wir einen halben Liter Rinderbrühe. Hier kann man entweder selbstgemachte verwenden, aber es wäre auch kein Problem, wenn man einen Brühwürfel verwendet. Überhaupt kein Thema. Dann benötigen wir noch ca. 5 Esslöffel Essig. Hier kann man gern den nehmen, den man am liebsten hat. Einen Kräuteressig, Hesperidenessig, Tafelessig, was auch immer. Ein Balsamico würde ich übrigens nicht empfehlen, das würde nicht so gut passen, meiner Meinung nach. Dann benötigen wir noch 5 Esslöffel Öl. Hier kann man entweder ein Rapsöl nehmen oder wer möchte auch gerne Maiskeimöl. Ja, einfach das, was euch am liebsten ist. Und was ich übrigens auch noch, so ein kleiner kulinarischer Tipp, wunderbar eignen würde, wäre das klassische Kürbiskernöl. Das verleiht ja dem Kartoffelsalat meiner Meinung nach wirklich einen wunderbaren Geschmack. Also dieses nussige Aroma vom Kürbiskernöl gepaart mit dem Kartoffelsalat, wow, das ist echt super. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich noch etwas Salz und Pfeffer. Zunächst müssen wir die Kartoffel mit der Schale kochen. Und danach gießen wir das Ganze ab und lassen es noch einige Zeit lang rasten. Das hat meiner Erfahrung nach den folgenden Vorteil, dass man die Kartoffelstücke einfach besser schneiden kann. Würde man das Ganze zu heiß machen, kann es passieren, dass das Ganze zerfällt und dann sieht der Salat nicht besonders schön aus. Und außerdem ist es ja beim Kartoffelsalat wichtig, dass man die Scheiben eher dünn macht. Sprich nicht zu rustikal grob, sondern doch eher dünner. Hat man die Kartoffeln eine Zeit lang ruhen lassen, werden sie zunächst geschält und im Anschluss, abhängig von der Größe, in der Hälfte durchgeschnitten. Und dann schneidet man schön feine Scheiben. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass die Kartoffeln doch noch eine gewisse Wärme haben. Denn dann, so meiner Erfahrung nach, wird der Salat im Endeffekt aromatischer. Hat man die Kartoffel geschnitten, nimmt man die Zwiebel und tut diese schön fein würfeln. Und das Ganze kommt dann eben zu den geschnittenen Kartoffeln. Man mischt das einmal vorsichtig durch. Und danach gießt man die erwärmte Rinderbrühe hinzu und lässt das Ganze mal rasten. Es sollte jetzt nicht warm gestellt werden, sondern kann durchaus kühl gestellt werden. Man kann das entweder im Kühlschrank machen, ist auch kein Problem, wenn man das Ganze bei Zimmertemperatur machen lässt. So nach circa, ich sage mal, einer Dreiviertelstunde kann man dann den Essig und das Öl hinzugeben. Sollten die Kartoffeln zu viel von der Brühe aufgesogen haben, ist es überhaupt kein Problem, wenn man noch ein bisschen was nachgießt. Ich persönlich bin ja total ein Fan von einem Kartoffelsalat, der ein bisschen, ja, soll man sagen, flüssig ist, also sprich, wo einfach nur Marinade da ist und die Kartoffeln nicht alles aufgesogen haben. Und zu guter Letzt wird der Kartoffelsalat noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und das war es im Grunde auch schon wieder. Eine weitere klassische Beilage wären Kartoffelpuffer. Dafür benötigen wir 500 Gramm Kartoffel. Hier würde ich ehrlich gesagt eine vorwiegend festkochende vorziehen. Man kann aber auch durchaus mehlige verwenden, überhaupt kein Problem. Was man auf gar keinen Fall nehmen sollte, wäre rein festkochend. Des Weiteren wird benötigt ein 16 Liter heiße Milch, das ist ganz wichtig, dass die heiß ist, 3 Esslöffel Mehl, 1 Esslöffel Sauerrahm, 1 Ei, Majoran, das ist noch belieben, Liebstöckel, Salz und Pfeffer. Zunächst werden die Kartoffeln roh geschält und anschließend mit einer feinen Reibe gerieben. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr die Kartoffel gerieben habt, nehmt sie mal her und presst es aus. Beim Kartoffelpuffer ist es meiner Meinung nach relativ unpraktisch, wenn da noch zu viel Flüssigkeit da wäre. Auf der einen Seite würde das Fett beim Herausbacken spritzen und auf der anderen Seite kann man keine schönen Puffer formen. Also bevor ihr weiterarbeitet, immer schön die Kartoffel auspressen. Und dann greifen wir zur heißen Milch und gießen das Ganze über unsere Kartoffeln. Und das lassen wir jetzt ein paar Minuten einwirken. Und dann geben wir erst unser Ei hinzu und das Mehl und dann rühren wir das Ganze mal schön durch. Dann nehmen wir unseren Sauerrahm, geben den ebenfalls hinzu, geben noch belieben Majoran und Liebstöckel rein und dann rühren wir es noch einmal schön kräftig durch. Und zu guter Letzt kann man das noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und nun ist es an der Zeit, dass wir unser Öl erhitzen. Da nehmen wir eine Pfanne her, gießen durchaus reichlich Öl hinein, denn wir wollen die Kartoffelpuffer herausbacken, nicht braten, und bringen das Ganze auf Temperatur. Sobald das Öl die gewünschten Grad Celsius erreicht hat, nehmen wir unsere Kartoffelmasse, geben einen Teil davon heraus, also einen kleinen Teil, und formen einen Fladen. Und den Fladen backen wir dann schön von beiden Seiten in unserem heißen Öl heraus. Abhängig von der Dicke kann es natürlich ein paar Minuten dauern. Ich mache sie meistens so dick wie meine kleinen Finger und da benötigt dann von der Zeit, damit man sich ungefähr was vorstellen kann, so 5 bis 6 Minuten pro Seite. Wichtig ist einfach, dass der Kartoffelpuffer schön goldbraun ist, also auf jeder Seite. Dann kann man davon ausgehen, dass die Kartoffeln auch schon gänzlich gar sind. Sobald die fertig sind, lässt man die ein bisschen abtropfen. Man kann es auch mit Küchenpapier abtupfen und das war es im Grunde auch schon wieder. Weiters habe ich zu der Stelze noch einen frisch geriebenen Krähen, sprich Meerrettich, serviert. Dann noch einen Senf, auf der einen Seite einen süßen, da kann man zum Beispiel einen bayerischen nehmen, den man von den Weißwürsten kennt, oder in Österreich eher typisch einen Kremser Senf. Und natürlich habe ich auch einen etwas schärferen angeboten. Hier wird in Österreich traditionell der Estragon-Senf serviert, aber man kann auch einen Sarepta-Senf nehmen oder einen englischen Spezialsenf oder ja, was man halt so gerne hat bei den Senfsorten. Was auch noch dazu gehört, ist etwas Gebäck oder Brot. Hier habe ich einfach ein ganz klassisches Bauernbrot verwendet. Was aber auch super passen würde, wäre zum Beispiel ein Salzstangerl. Eine weitere klassische Beilage wäre ja auch der Krautsalat. Hier kennen wir in Österreich den warmen und den kalten Krautsalat. Zu Stelz isst man üblicherweise die kalte Variante. Den habe ich zwar dieses Mal nicht gemacht, ich möchte euch aber trotzdem gerne ein gutes Rezept weitergeben, denn vielleicht will für euch jemand zu Stelz einen Krautsalat machen. Und dazu benötigen wir folgende Zutaten. Zu circa 800 Gramm Kraut. Des Weiteren benötigen wir etwas Salz, 6 Esslöffel Öl. Wenn man einen speziellen Geschmack haben möchte, kann man hier übrigens Olivenöl verwenden. Des Weiteren benötigen wir zu ca. 3 bis 4 Esslöffel Essig und gemahlenen Kümmel. Zunächst müssen wir die äußeren Blätter von unserem Kraut entfernen und dann einmal ein bisschen waschen. Im Anschluss schneiden wir den Strunk heraus und vierteln unser Krauthappel. Und diese Viertel schneiden wir im Anschluss in feine Streifen. Das kann man auf der einen Seite mit einem klassischen Küchenmesser machen. Dauert ein bisschen länger, aber es geht. Viel, viel schneller wird es gehen, wenn man einen Krauthobel hat, weil da muss ich einfach mein Kraut ansetzen und hobeln, was das Zeug hält. Aber vorsichtig auf die Finger, da kann man sie wirklich sehr leicht reinschneiden. Egal wie ihr es gemacht habt, sobald euer Kraut schön fein nudelig geschnitten ist, wird das Ganze mit Salz bestreut und dann einmal ordentlich durchgemischt. Im Anschluss kommt das Öl hinzu und wir kneten das Ganze wieder schön kräftig durch. Nun nehmen wir den Essig und geben Kümmel hinzu. Man möchte kann auch etwas Pfeffer noch dazu mischen. Dieses quasi Dressing wird schön durchgemischt und im Anschluss über unser Kraut geleert. Und wieder müssen wir das Ganze schön durchkneten. Nun geben wir eine Glassichtfolie darüber und stellen das Ganze für 4 Stunden in den Kühlschrank. Und dort kann es dann wirklich sehr, sehr schön durchziehen. Nach den 4 Stunden holen wir es wieder heraus und schmecken es gegebenenfalls mit dem Öl, dem Essig oder auch Salz noch ein bisschen ab. Und das war's auch schon wieder. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zu diesem Krautsalat: Wer ihn noch ein bisschen feiner haben möchte, kann das Ganze auch über Nacht ziehen lassen. Das gibt dem Ganzen irgendwie noch einen, ja, wie soll man sagen, weicheren Geschmack. Klingt blöd, ich weiß, aber es ist einfach besser. Und ein kleiner Tipp noch: Man kann neben dem gemahlenen Kümmel auch gerne ganze Kümmel reingeben. Das gibt den Ganzen, wert jetzt ein bisschen optisch auf und ja, gibt ihm auch irgendwie einen speziellen Pep beim Essen. Einen kleinen Salat haben wir übrigens auch noch zu Stelz gemacht. Also nicht ich, den hat Marille gemacht, die ihr vielleicht von den süßen Beiträgen bei mir im Blog kennt. Und zwar hat sie hier einen ganz normalen Hopfsalat genommen, hat den ganz klassisch mit einer Essigölmarinade mariniert und im Anschluss noch schön feine Karottenstücke reingeraspelt. Gut durchgemischt, gesalzen und das war's. Wunderbarer Salat. Hat jetzt nicht direkt was mit der Stelze zu tun, aber ich finde, hat auch super dazu gepasst. Und mit Salat ist mir eigentlich nie verkehrt, oder? Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Folge wieder so einiges Neues erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, Kritik, Lob, was auch immer, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Entweder über meinen Blog tweezer.at, über Twitter @tweezer.at, ganz neu auch über app.net, @tweezer, und jetzt haben wir es bald, und zu guter Letzt auch noch über Facebook, und dort sucht ihr einfach nach Tweezers Kulinarium Blog und ihr habt die Fanpage zum Tweezers Kulinarium gefunden. Über diese Wege freue ich mich immer wieder, ein bisschen Feedback zu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auch darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, Servus!